die weiche Wollust laget zwar, allein wer kennt nicht die Gefahr, die reich und Helden kränkt. Wer weiß nicht, o Verführerin, dass du vorlängst und künftig hin, solang es nur den Zeiten denkt, von unserer Götter Schar auf ewig musst verstoßen.